Lektion 3. Dritte Lektion. Was ist Totas? Das ist ein Mann. Was will Tote Mann? Er will Fische. Kann er Fische? Jo, er kann Fische. Er ist ein Fischer. Kannst du Fische, Albert? Nee, ich bin kein Fischer. Johanna, bist du ein Fischer? Nee, Herr Wolf. Ein Mann ist ein Fischer. Eine Frau ist eine Fischerin. Hör dich gut, Johanna. Das Wort Fischer ist männlich. Fischerin ist weiblich. Was ist männlich und weiblich? Der Mann ist männlich. Auf Portugiesisch maskulin. Die Frau ist weiblich oder auf Portugiesisch feminin. Und was nicht männlich und nicht weiblich ist, ist sächlich oder auf Portugiesisch neutro. Ist ein Bub männlich? Ein Bub ist männlich. Der Bub. Was ist ein Mädchen? Ein Mädchen ist sächlich. Das Mädchen. Was? Ein Mädchen ist sächlich? Jo, das Wort Mädchen hat die Endung ch. Dort die Endung ist sächlich. Und was ist ein Mädel? Männlich, weiblich oder sächlich? Das Wort Mädel ist sächlich. Das Mädel. Ist das Mädchen Amerikanerin oder Engländerin? Das Mädchen ist Engländerin. Der Bub ist Engländer. Und was bist du, Emma? Ich bin Brasilianerin. Und was ist das Meer, wo Susanna heißt? Die Susanna ist Brasilianerin. Ist der Herr Bär Amerikaner oder Engländer? Der Bär ist Deutscher. Und was ist die Frau Bär? Ist sie Deutscherin? Oh nee, sie ist Deutsch. Die Frau ist Deutsch, der Mann ist Deutscher. Was ist Totas? Das ist ein Fisch. Ist ein Fisch männlich? Ein Fisch ist männlich oder weiblich. Aber das Wort Fisch ist männlich. Der Fisch. Was hat der Bub? Der Bub hat ein Fisch. Bub ist hier das Subjekt. Hot ist das Verb. Und Fisch ist das Objekt. Das Wort Bub hat hier der Artikel der, wo männlich ist. Dort der Artikel ist bestimmt und kann nominativ oder akkusativ sein. Das Wort Fisch hat hier der Artikel ein. Dort der Artikel ist unbestimmt und kann nominativ oder akkusativ sein. Aber er kann auch dativ sein. Kannst du sehen, was der Bub hat? Jo, ich kann sehen, was der Bub hat. So, was hat der Bub? Er hat einen Fisch. Der Bub sieht den Fisch. Er sieht ihn. Er ist der Bub und ihn ist der Fisch. Das Pronomen er ist im Nominativ und das Pronomen ihn ist im Akkusativ. Der Bub hat einen Fisch. Was ist hier das Subjekt? Der Bub ist das Subjekt und hat den Artikel te. Was ist das Verb? Hat ist das Verb. Und was ist das Objekt? Das Objekt ist ein Fisch und hat den Artikel ein. Hast du einen Fisch? Jo, ich habe einen Fisch. Ein Fisch und ein Fisch machen zwei Fisch. Der Bub hat einen Fisch und du hast einen Fisch. Das macht zwei Fisch. Johann, kannst du die zwei Fisch sehen? Jo, Herr Worm. Ich sehe, der Bub hat einen Fisch. Und ich habe einen Fisch. Das macht zwei Fisch. Hat der Fischer auch Fisch? Oh ja, der Fischer hat auch Fisch. Hat die Fischerin Fisch? Nee, die Fischerin hat keinen Fisch. Sie will jetzt nicht fischen. Ist die Fischerin eine Amerikanerin? Nee, die Fischerin ist ein Deutsch. Ist der Fischer Deutscher? Nee, der Fischer ist Engländer. Was bist du, Karl? Ich bin Brasilianer. Und was bist du, Emma? Ich bin Brasilianerin. Ist die Anna Engländerin oder Deutsch? Oh, sie ist kein Engländerin und kein Deutsch. Die Anna ist eine Brasilianerin. Was ist der Herr Fischer? Der Fischer ist Deutscher. Und was ist die Frau Fischer? Die Fischer ist Deutsch.